Verlass mich nicht, o Herr, verlass mich nicht. Ich fürchte mich zu gehen ohne dich, wie einsam nachts im öden Ort zu sein. Du bist mein Führer, lass mich nicht allein. Ich hab im Leben schon so oft geirrt, doch schützend hat mich deine Hand geführt. O Herr, die Nacht ist voller Not und Leid, verlass mich nicht, ich brauche dein Geleit. Die Feuerpfeile hat der Feind so oft auf mich gezielt und mich damit bedroht. Auch einen Tag kann ich nicht ohne dich. Du Fest des Glaubens, Herr, verlass mich nicht. Ich hab im Leben schon so oft geirrt, doch schützend hat mich deine Hand geführt. O Herr, die Nacht ist voller Not und Leid, verlass mich nicht, ich brauche dein Geleit. Ich möchte gerne ewig sein bei dir, und wenn der bittere Tod kommt auch zu mir, so weiß ich, Herr, dass du mein Leben bist, dass du mich durch den Tod zum Leben führst. Ich hab im Leben schon so oft geirrt, doch schützend hat mich deine Hand geführt. O Herr, die Nacht ist voller Not und Leid, verlass mich nicht, ich brauche dein Geleit.